Grabungsnotiz, Duschtasse oder Ausflugtrichter von Seelen. Nachweisbar, wie Neutrinos in Reservoirs einer Sponsorenzeit. Bei Aristoteles, Psyche, Ohrenschmalz. Zeit, in der man brütete, sprühte, schräg durch Herz, Banane, Koksveranda, was war Punk, Badesalz für Soziologen. Wer hinter Mascara, Kohle, Esprit. Schlacke sein, seltene Erden, träumen war Sport einer Generation, die Wunder, was schäumte, Gischt. Oben fahrendes Dröhnen, industrieller Komplex. Diese Verstrebung selbst, Wolke aus Pfeilen. Treten wir später hinaus, ist Licht eine Matrix, in der Zellen sich teilen, durchdringen, zitterndes Mediums, Eindruck von Schreien, kaum spürbarer Wind reinigt die Luft von Schall.